Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 4, Jena, 6. November 1792. Ich habe jetzt mein Privatissimum in der Ästhetik angefangen und bin nun in einer gewaltigen Tätigkeit. Da ich mich nicht an den Schlendrian halten kann, so muss ich mich ziemlich zusammennehmen, um zu 4 bis 5 Stunden in der Woche hinlänglichen Stoff zu haben. Auch sehe ich an den ersten Vorlesungen, wie viel Einfluss dieses Kollegium auf Berichtigung meines Geschmacks haben wird. Der Stoff häuft sich, je mehr ich fortschreite, und ich bin jetzt schon auf manche lichtvolle Idee gekommen. Mit der Zahl und der Beschaffenheit meiner Zuhörer bin ich sehr zufrieden. Ich habe 24, wovon 18 mich bezahlen, jeder einen Louisdor, also schon 100 hiesige Taler, und dieses Geld verdiene ich bloß dadurch, dass ich mir einen reichen Vorrat von Ideen zu schriftstellerischem Gebrauche zusammentrage und obendrein vielleicht zu einem Resultat in der Kunst gelange. Wenn du von Göschen noch nicht präveniert sein solltest, so kann ich dir die angenehme Nachricht geben, dass zu deiner Schriftstellerei für 1793 und deinen Finanzen ein sehr guter Plan gemacht ist. Göschen findet noch immer seine Rechnung bei dem Kalender und besteht auf der Fortsetzung. Da ich mich ganz davon lossagen muss, so will er dich bitten, einen historischen Stoff von etwa 18 bis 20 Bogen zu arbeiten, wozu die Cromwellsche Revolution in Vorschlag gebracht ist. Du hast volle 8 Monate Zeit dazu, brauchst im Grunde außer dem Jum und Sprengel wenige Lektüre, da es hier bloß um ein gut in die Augen fallendes Ganze zu tun ist. Es ist sehr interessant, gerade in der jetzigen Zeit ein gesundes Glaubensbekenntnis über Revolutionen abzulegen, und da es schlechterdings zum Vorteil der Revolutionsfeinde ausfallen muss, so können die Wahrheiten, die den Regierungen notwendig darin gesagt werden müssen, keinen gehässigen Eindruck machen. Ich habe Göschen herzhaft versprochen, mich als Herausgeber zu nennen, und behalte mir bloß vor, dass dein Manuskript vorher durch meine Hände geht und du mir etwa 2 oder 3 Beschreibungen und Charakterschilderungen darein zurücklegst, damit das Werk wenigstens nach mir riecht und einige Eigentümlichkeiten des Stils daraus hervorblicken. Unter 400 Talern wird er dir nicht geben, und du behältst immer noch Zeit und Stoff für die Thalia. Schreibe mir doch bald deine Meinung. Ich gestehe, dass ich mir vor der Hand kein besseres Projekt für dich denken kann. Auch mit dem großen Journal will Göschen entrieren, und sobald ich Muße habe, schreite ich zur Ausführung. Minna und Dorchen, herzliche Grüße von uns beiden. Dein S.